Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Und dazu begrüßt Sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Die DEFA steht für Filmklassiker wie Die Legende von Paul und Paula oder Solo Sunny, ebenso wie der kurz nach der Uraufführung verbotene Film Die Spur der Steine mit Manfred Krug, um nur drei zu nennen. Das volkseigene Filmstudio der DDR wurde 1946 gegründet. Auf die inhaltliche Arbeit nahm die Kulturabteilung des Zentralkomitees der SED direkt Einfluss. Der UFA-Traumwelt im Westen sollten DEFA-Filme über konkrete Zeitprobleme mit sozialer Prägnanz entgegengestellt werden. Man wollte aufklären, die Menschen, die den Faschismus mitgetragen hatten, umerziehen. Antifaschismus wurde zum Programm der DEFA. Zum 40. Geburtstag der Deutschen Film AG sendete der Deutschlandfunk am 13. Mai 1986 den Beitrag »Filme unter geteiltem Himmel – Die DEFA wird 40« von Heinz Kersten. Wenn ich schon mal ins Kino gehe und mir auch noch einen Film von der DEFA ansehe und hab den Vorfilm doch wach überstanden, kommt mir doch fast mein Interesse abhanden, dann muss man das wissen Sie doch. Herrschaften, immer den langen Vorspann verkraften. Wer geht hier schon mal ins Kino, um sich einen Film von der DEFA anzusehen? Er müsste lange suchen, um auf dem Spielplan bundesdeutscher Kinos überhaupt einen Film aus der DDR zu finden. Und was ist das eigentlich, DEFA? Vor einer Antwort erst einmal unser Vorspann. Wir hoffen, Sie werden ihn verkraften. Wir hoffen, Ihr Interesse kommt Ihnen dabei nicht abhanden, sondern wird eher geweckt. Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Ja, was denn, um Gottes Willen? Da war doch Krieg. Jetzt ist doch Frieden. Aber wir haben die Pflicht, Anklage zu erheben. Ich kann mir den Gegenwartsfilm nicht vorstellen ohne diese antifaschistische Tradition unserer DEFA. Diese Filme, die sich mit der deutschen Gegenwart und Vergangenheit kritisch auseinandergesetzt haben, haben dem deutschen Film genützt. Wir müssen Brüdern über Main die Hand reichen. Ganz Deutschland muss ins Spiel kommen. Du siehst ja, was das für Leute sind. Feinde unseres Staates. Wie viele Filme hast du drüben schon gesehen? Oh, mindestens 100. Was erleben, was erleben, was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Unsere Konstruktionspläne werden nicht in den Konstruktionsbüro der DEFAs gemacht, sondern die macht das Leben und die macht die Partei. Vom Standpunkt der Parteiarbeit gibt es viele Fragen, aber mit einem Drehbuch, da habe ich mich also bisher noch nie beschäftigt. Was stellen Sie sich unter Parteilinie vor, Genosse Mangold? Nicht den Widersprüchen ausweichen, zuspitzen, den Kern bloßlegen, das ist parteimäßig. Geh doch mal ins Kino, da verfliegt die Wut. Hin und wieder tut ein DEFA-Lustspiel gut. Hat der Kinofilm eine Zukunft? Oder wohnen wir den letzten vergeblichen Anstrengungen des Films bei, im Kino ein Publikum zu finden? Lass dir sagen, alle Fragen sind zu lösen, auch die ganz Bösen. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas. Das Prosit gilt einer Jubilarin, die am 17. Mai 40 Jahre alt wird, der DEFA. Als die so schneidig vorgetragene Aufforderung, das Glas zu erheben, zum ersten Mal im Kino zu hören war, zählte diese DEFA gerade erst 5 Jahre. Getrunken werden sollte dann nicht auf das Wohl der jungen Filmgesellschaft, sondern auf ein Brautpaar, Guste Deimchen und Dietrich Hässling. Durch Wolfgang Stautes Adaption von Heinrich Manns Roman Der Untertan sind sie in die Filmgeschichte eingegangen. Unser Vorspann bündelte ein Stück DEFA-Geschichte. In Ausschnitten aus Filmen und Äußerungen von Männern, die in Babelsberg jene Geschichte mitgeschrieben haben. Konrad Wolf, Wolfgang Staute, Gerhard Klein, Andrew Thorndike. 40 Jahre DEFA. In den Filmen dieser 4 Jahrzehnte spiegelt sich auch ein Stück Entwicklung der DDR. Ich stehe an der Kamera und drehe, drehe, drehe. Ich bin bei allen Dingen da und sehe, sehe, sehe. Revue, Fabriken, Sensationen. Der Augenzeuge sieht und hört. gehört, wo was geschieht, wo was passiert, wer vorwärts geht, wer stört. Wir kennen weder Rast noch Pause, Tempo, Tempo, Tempo, wir sind nicht mal bei Nacht zu Hause, Tempo, Tempo, Tempo, doch jeder weiß warum, wieso, ihr rennt, ihr rast, ihr drängt, wir wollen, dass es vorwärts geht, zum Ziel, das jeder kennt. Der Augenzeuge steht am Beginn der DEFA-Geschichte. Unter diesem Titel und mit jenem gesungenen Leitspruch meldete sich schon vor der offiziellen Gründung der DEFA die von ihr produzierte Wochenschau zum ersten Mal in den Kinos der damaligen sowjetischen Besatzungszone zu Wort und Bild im Februar 1946. Damals kannte gewiss noch nicht jeder das Ziel, zu dem es vorwärts gehen sollte. Aber jenes Wochenschaulied vermittelt etwas von dem Schwung, mit dem man daran ging, wieder zu filmen. Der Text lässt an den rasenden Reporter Egon Erwin Kisch denken und an frühe Manifeste von Sigar Wertow, des Mannes mit der Kamera, einem Pionier des sowjetischen Dokumentarfilms. Begründer des Augenzeugen war Dr. Kurt Metzig, unter dessen Regie dann bis zu Beginn der 70er Jahre 21 Spielfilme entstanden. Der ehemalige Regieassistent und Fotochemiker Metzig zählte zu einer sechsköpfigen Gruppe, die sich Filmaktiv nannte und die Gründung einer neuen Filmgesellschaft vorbereitete. Der Name DEFA stand bald fest. Adolf Fischer hatte ihn vorgeschlagen, ein Schauspieler, der 1932 in dem proletarischen Filmklassiker Kuhle Wampe zum ersten Mal vor einer Kamera stand, dann bis 1945 in 39 weiteren Filmen mitwirkte und der schließlich bei der DEFA Produktionsleiter wurde. DEFA, die Abkürzung für die Deutsche Film AG, sollte nicht von ungefähr Assoziationen an die UFA auslösen. Wahrscheinlich hoffte man, die neue Firmenbezeichnung werde sich so schneller als Markenzeichen durchsetzen und zum Begriff werden. Am 17. Mai 1946 überreichte Oberst Sergei Tulpanow von der sowjetischen Militäradministration die Lizenzurkunde 5 Mitgliedern des Filmaktivs. Von ihnen bildeten Hans Kläring, Kurt Metzig, Karl-Heinz Bergmann und der ehemalige Filmbeleuchter Alfred Lindemann das erste Direktorium. 300 Filmleute und Journalisten, dazu die Kulturoffiziere aller vier Besatzungsmächte, waren zu der Gründungsveranstaltung der DEFA gekommen. In eine der wenigen vom Kriege unzerstört gebliebenen Aufnahmehallen auf dem traditionsreichen Babelsberger Filmgelände. Hier, vor den Toren Berlins, wo 1912 die Deutsche Bioskop-Filmgesellschaft das erste Atelier errichtet hatte und dann in den 20er Jahren eine ganze Filmstadt entstanden war, die bald von nationalistischer UFA-Ideologie beherrscht wurde, hier in Babelsberg sollte nun ein neuer Geist einziehen. Gegen Krieg und Militarismus richtete sich gleich der erste Spielfilm der neuen Produktionsgesellschaft. Als die DEFA ihre offizielle Gründung feierte, war er bereits in Arbeit. Wolfgang Staudte drehte ihn. Sein Titel: Die Mörder sind unter uns. Am 15. Oktober 1946 erlebte er als erster deutscher Spielfilm nach dem Kriege seine Uraufführung. Zu diesem musikalischen Auftakt sahen die Premierengäste im damaligen Haus der Deutschen Staatsoper, dem heutigen Metropoltheater am Ostberliner Bahnhof Friedrichstraße, auf der Leinwand die Ruinen ihrer Stadt. In dieser authentischen Kulisse spielte die Geschichte des innerlich zerbrochen aus dem Kriege heimgekehrten Arztes Dr. Mertens. Sie endete mit der Begegnung zwischen ihm und seinem ehemaligen Kompaniechef, der an einem Weihnachtsabend im Kriege polnische Zivilisten erschießen ließ und jetzt als Fabrikant aus Stahlhelmen Kochtöpfe herstellt. Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft? 36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder, Munitionsverbrauch 347 Schuss. Ja, was denn, um Gottes Willen? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden, wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten. Mertens, um Himmels Willen, meine Frau, die Kinder, was haben denn meine Kinder damit zu tun? Halt! Ich danke dir. In letzter Minute wird Mertens von der Frau, die ihn liebt, übrigens Hildegard Knef in ihrer ersten größeren Filmrolle, davor zurückgehalten, sich selbst zum Richter aufzuwerfen. Ursprünglich wollte Staudte Brückner durch Mertens erschießen lassen, aber der sowjetische Kulturoffizier, dem das Exposé vorgelegt werden musste, erhob dagegen Einspruch. Wir haben nicht das Recht zu richten. Nein, Susanne. Aber wir haben die Pflicht, Anklage zu erheben. Sühne zu fordern im Auftrage von Millionen unschuldig hingemordeter Menschen. Was denn, was wollen Sie denn von mir? Ich bin doch unschuldig. Hören Sie, ich bin doch unschuldig! Ich bin doch unschuldig! Ich bin doch unschuldig! Ich bin doch unschuldig! Für die DEFA war Staudtes Film ein programmatischer Auftakt. Er lieferte eine Bestandsaufnahme des nicht nur materiellen, sondern auch moralischen Trümmerfeldes, das die Nazis hinterlassen hatten, und sollte Mahnung sein und Verpflichtung zum Aufräumen. Die Mörder sind unter uns, bald auch in 24 Staaten des Auslands gezeigt, begründete eine gute Tradition aufklärerischer Filme über Narzissmus und Krieg, die man in Babelsberg bis heute fortgesetzt hat. Seinerzeit freilich war Staudtes DEFA-Debüt kein historischer, sondern ein Gegenwartsfilm. Der erste einer ganzen Reihe von Trümmerfilmen, wie man sie bald nannte. Wie in diesem Falle das Thema der Kriegsheimkehrer behandelten andere frühe DEFA-Filme ebenfalls typische Nachkriegsprobleme. Zum Teil im Gewande leichter Unterhaltung. Die Wohnungsnot, Kriegswaisenkinder, Umsiedler, die Gefahr der damals weit verbreiteten Geschlechtskrankheiten oder schwarzer Markt und Schiebergeschäfte. Viele Künstler, die damals bei der DEFA arbeiteten, kamen aus den westlichen Besatzungszonen oder den Westsektoren Berlins. Es gab auch manche Ähnlichkeiten noch zwischen den seinerzeit dort entstandenen, politisch unverbindlichen Produktionen und manchem Babelsberger Film aus jenen Tagen. Unterschiede wurden zunächst vor allem bei der ernsthaften Auseinandersetzung mit der Vergangenheit deutlich. Bei der Behandlung von Stoffen aus der Gegenwart zeigten sie sich erst später. Propaganda für den Wiederaufbau machten die meisten der damals entstandenen Filme in Ost wie in West. Verbunden mit einer neuen gesellschaftlichen Perspektive war sie unverkennbar erstmals in dem 1949 uraufgeführten DEFA-Film »Unser täglich Brot«. Durch die Person seines Regisseurs ergaben sich auch Anknüpfungspunkte an proletarische Filmtraditionen vor 1933. Es war die erste Arbeit, die Slatan Dudov zusammen mit Brecht, einst Schöpfer des Klassikers Kuhle Wampe, nach Rückkehr aus dem Schweizer Exil in Babelsberg realisierte. Überkommene kleinbürgerliche Denk- und Verhaltensweisen und ein sich unter den neuen sozialen Verhältnissen herausbildendes, verändertes Bewusstsein treffen aufeinander, kulminierend in einem Vater-Sohn-Konflikt. Mir genügt es, wenn einer von unserer Familie sich in diesen Trümmerhaufen verrannt hat. Dieser Trümmerhaufen wird eine Fabrik. Womit denn? Mit großen Versprechungen? Mit Versprechungen, die verwirklicht werden. Ja, mit neuen Versprechungen. So ein Blödsinn. Eine Fabrik zu bauen ohne Geld. Ich war selbst bei Renner & Company, bis das Werk zerstört wurde. Ich muss es doch schließlich wissen. Millionen braucht man, bis so eine Fabrik in Gang gebracht ist. Und noch mehr, wenn sie arbeiten soll. Durch meine Hände ist das Geld gegangen. 20 Jahre lang. Na und? Na und? Dieses Geld habt ihr nicht. Und niemand wird es euch geben. Ach, Geld, Geld. Zuerst war das Brot da. Ja, richtig, mein Sohn. Aber auch das Brot muss man haben, nicht wahr? Verrannt, verrannt hast du dich. Das verfluchte Geld hat dir den Kopf vernebelt, dass du nichts anderes mehr begreifst. Meine Welt hat mich gelehrt, dass Geld... Ach, deine Welt, deine Welt. Merkst du denn noch immer nicht, dass es mit deiner Welt zu Ende geht? Die Konflikte im Film entsprachen denen im Leben. Hier spielten die beiden Protagonisten ähnliche Rollen wie auf der Leinwand. Paul Bild, der Vater, beendete 1950 seine Tätigkeit für Film und Bühne in Ost-Berlin und spielte bis zu seinem Tode 1957 nur noch in West-Berlin und der Bundesrepublik. Harry Hindemith, Darsteller des Sohnes, engagierte sich, wie im Film, für den Wiederaufbau einer volkseigen gewordenen Fabrik auch im Babelsberger Studio. 1950 schlug er, nach dem Vorbild der Halleschen Pumpenwerke, einen Aktivistenplan für die DEFA vor. Bei der beabsichtigten Übertragung der Hallenser Losung mit der Minute, mit dem Gramm, mit dem Pfennig sparen auf die Filmproduktion kam man allerdings nicht über erste Beratungen hinaus. Beraten wurde damals viel, gedreht weniger. Kamen im Jahre 1949 12 Filme aus Babelsberg in die Kinos, so waren es 1951 nur noch 8. 1952 gar ganze 6. Zunehmende Einmischung kunstfremder Instanzen trug daran vor allem die Schuld. Im Juni 1947 hatte auf dem ersten deutschen Filmautorenkongress Kurt Metzig noch erklären können: Leider glauben noch manche Autoren, dass sie auf Anweisungen oder Richtlinien von oben herab warten müssen und horchen ängstlich darauf, welche Filme wohl jetzt erwünscht und welche unerwünscht wären. Sie tun daran Unrecht, denn dem Künstler, der innerlich frei ist, das heißt, der die Vergangenheit überwunden hat, sind heute keine Schranken in seinem künstlerischen Schaffen gesetzt. Kaum 5 Jahre später, am 27. Februar 1952, klagte der Schriftsteller Emil Rudolf Greulich im SED-Zentralorgan Neues Deutschland: Alle fortschrittlichen Autoren, besonders jene des Schriftstellernachwuchses, werden durch die unmögliche DEFA-Filmarbeit aufgerieben, in ihrem literarischen Schaffen kaputt, zumindest unsicher gemacht. Er blickt von den vielen, vielen Projekten doch mal eins nach unbeschreiblichen Geburtswehen das Licht der Leinwand, dann ist das von viel zu zahlreichen Köchen zerkochte Werk meist derart, dass der Autor der Grundidee zögert, jetzt noch seinen Namen darunter zu setzen. Literaturverfilmungen mangels brauchbarer oder opportuner Originalstoffe kamen bei der DEFA erst später stärker zur Geltung. Der Untertan, nach dem Roman von Heinrich Mann, war 1951 die 5. Adaption einer literarischen Vorlage. Es war nach Die Mörder sind unter uns der 4. Film, den der Westberliner Wolfgang Staudte in Babelsberg drehte. Die das Milieu des wilhelminischen Spießbürgers zwischen Plüschsalon und Kasernenhof charakterisierende Musik, eine durch vorzügliche Kameraführung und Montage erzielte Bildsymbolik und das intensive Spiel aller Darsteller dienten einer vollkommenen Entlarvung deutschen Untertanengeistes. Staudtes Untertan, uraufgeführt am 31. August 1951, 3 Monate nachdem die DEFA ihr 5. Jubiläum gefeiert hatte, kann man als krönenden Abschluss der DEFA-Gründerjahre ansehen. Die nächste Entwicklungsphase sollte im Schatten stalinistischer Kunstpraktiken wechselvoller verlaufen. Vom 15. bis 17. Mai 1951, der Gründungstag der DEFA jährte sich zum 5. Mal, war auf einer Tagung des Zentralkomitees der SED der Kampf gegen den Formalismus proklamiert worden. Nachvollzug dessen, was durch Zhdanow in der Sowjetunion bereits an Reglementierung der Künste vorexerziert wurde. Gleichzeitig forderte die Partei den Übergang vom kritischen zum sozialistischen Realismus. Bei der damaligen engen, dogmatischen Auslegung dieses Begriffs bedeutete das erst einmal Schwarz-Weiß-Malerei, Übertypisierung der Figuren und Verzicht auf individuelle, differenzierte Charakterisierung, Handlungsklischees und formale Sterilität. Nachzulesen sogar im Neuen Deutschland. Drehbuchautor Kurt Stern schrieb dort im Juli 1952: Da gibt es zum Beispiel den Typ des Fortschrittlichen, der die ganze Wahrheit und alle vorbildlichen Eigenschaften gepachtet hat und vor lauter Vorbildlichkeit überhaupt nicht mehr zum Menschsein kommt. Oder den Typ des Zurückgebliebenen, der einen ganzen Film lang nichts als seine Zurückgebliebenheit zur Schau stellt, bis er sich am Ende durch die klugen Reden des Fortgeschrittenen doch überzeugen lässt. Oder den Typ des Bürokraten, der leider überhaupt keine andere Eigenschaft hat, als eben die, ordentlich bürokratisch zu sein. Oder den Typ des Saboteurs, der schon als Saboteur auf die Welt gekommen zu sein scheint. Im Herbst 1951 hatte die DEFA 4 Gruppen von Dramaturgen in alle Teile der DDR geschickt. Auf dem Lande, in Betrieben, Kliniken, Werften, Hochschulinstituten und Kaufhäusern versuchten sie, Publikumsmeinungen zu erkunden. Zu den Erfahrungen, die sie mitbrachten, gehörte der Wunsch der Kinobesucher nach mehr Humor und Liebe. Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland öffnete seine Spalten eigens für eine Diskussion darüber, die sich fast über das ganze erste Halbjahr 1953 hinzog. Auch Kurt Metzig, Mitbegründer der DEFA und inzwischen einer ihrer aktivsten und profiliertesten Regisseure, äußerte sich: Unsere Zuschauer wollen Kunstwerke, in denen die Liebe im Mittelpunkt steht, in denen sie das Thema ist. Sie meinen nicht einen Film über das Leben im Dorf, in das auch eine Liebesgeschichte hineinspielt. Sie meinen nicht die Geschichte einer Aktivistenbrigade, bei deren glücklichem Abschluss auch ein junges Paar sich findet. Nein, sie meinen die Liebe selbst so stark und gewaltig wie die Liebe von Romeo und Julia, wie die Liebe von Ferdinand und Luise. Kennen Sie denn Romeo und Julia und die Story von der schönen Helena? Aber ja, alles war schon einmal da, wurde aufgeschrieben. Dennoch ist die Liebe immer rätselhaft geblieben. Nicht einmal bei Schiller bekam Luise Miller den heißgeliebten Ferdinand. Das Happy End war hin, als sie die Limonade trank. Da war der Wurm schon drin. Stendhal schrieb Delamour vor vielen Jahren. Doch dadurch hat man auch nicht mehr erfahren. Leider weiß man viel zu wenig über die Liebe. Man will gescheiter und wär weiter auf unserem Stern. Wüsste man Bescheid, was es so geben kann, was man erleben kann, hat man sich gern. Denn dieses Glück, das kommt so oft, unverhofft. Und dann weiß man viel zu wenig über die Liebe. Man macht's ganz einfach, wie im Film 20 Meter vor Schluss. Er sagt zu ihr, ich liebe dich. Sie singt ihm in die Arme. Wie es kommen muss, zum ersten. Kuss. Bevor Manfred Krug und Christel Bodenstein im Duett über die Liebe meditieren durften, vergingen allerdings noch fast 10 Jahre. Das war 1962 in dem DEFA-Film Revue um Mitternacht. 1953 hielt die Leserin Rosemarie Gernroth im Neuen Deutschland dem Regisseur Kurt Metzig erst einmal entgegen: Können wir uns jetzt, wo die Menschen in unserer Republik begeistert am Aufbau des Sozialismus arbeiten, einen Film vorstellen, wo die Liebe selbst, wenn auch stark und gewaltig, im Mittelpunkt steht? Für mich und viele Werktätige steht im Vordergrund des Lebens unser aller Ziel, der Weg zum Sozialismus. Klassische Kunst ist etwas Herrliches. Romeo und Julia, Kabale und Liebe. Aber was die Menschen unserer Tage ausfüllt, ist etwas viel Höheres und Gewaltigeres, als ihre Probleme es waren. Nämlich der Sozialismus. Übrigens, auch Kabale und Liebe hat die DEFA noch verfilmt, 1959 unter der Regie von Martin Hellberg. Und in einer der erfolgreichsten Babelsberger Produktionen aus dem Jahre 1978, 7 Sommersprossen von Hermann Schoche, spielen Jungen und Mädchen in einem Ferienlager Romeo und Julia. Die Lagerleiterin ist anfangs dagegen. Sie gehört zu jener von den 50er Jahren geprägten DDR-Generation, wie die Leserbriefschreiberin Rosemarie Gernroth. Anders als ein verständnisvoller jüngerer Erzieher ist diese Lagerleiterin auch gegen die erste Liebe einer 14-Jährigen und eines ein Jahr älteren Jungen. Der Film ergreift für die beiden jungen Leute Partei. So wie sich überhaupt mehrere DEFA-Filme Ende der 70er Jahre für unangepasste junge Leute engagierten, gegen Prüderie und Spießertum. Die Zeiten hatten sich geändert. Aber schon im Jahre 1953, dem Jahr des 17. Juni-Aufstandes, änderte sich bereits manches. Der in der DDR nach dem Tode Stalins verkündete neue Kurs hatte kulturpolitische Auswirkungen, die sich auch in der Filmproduktion der Jahre 1954 bis 1957 niederschlugen. Konzessionen an den Publikumsgeschmack gehörten ebenso dazu wie eine teilweise Entpolitisierung. In diese Periode fällt das 10-jährige Jubiläum der DEFA. Die Festversammlung traf sich im Haus der Ostberliner Volksbühne am Luxemburgplatz und erlebte dort die Premiere eines neuen Films von Martin Hellberg. der temperamentvolle Theatermann, war 1951 nach Babelsberg gerufen worden, drehte bis 1964 15 Filme und kehrte 10 Jahre später noch einmal an seine einstige Wirkungsstätte zurück, diesmal als Schauspieler vor die Kamera, als Goethe in der Thomas-Mann-Verfilmung Lotte in Weimar. Das Szenarium zu Hellbergs Jubiläumsfilm von 1956 hatte der im Oktober 1953 verstorbene Dramatiker Friedrich Wolff noch kurz vor seinem Tode vollendet. Titelheld Thomas Müntzer. Hört des Münzers Botschaft. Da ist er. Liebe Brüder, wir dürfen nicht länger schlafen. Der Meister will sein Spiel machen. Die Bösewichter müssen dran. Dran! Dran, dieweil ihr Tag habt! Ihr müsst den Brüdern über Main die Hand reichen. Ganz Deutschland muss ins Spiel kommen. Der Aufruf war mehr als die Schlussapotheose eines monumental in Szene gesetzten historischen Bilderbogens aus dem Deutschen Bauernkrieg. Er hatte durchaus auch aktuelle politische Bedeutung. Den Brüdern über Main die Hand zu reichen, ganz Deutschland ins Spiel zu bringen, das war Mitte der 50er Jahre noch Ziel der DDR-Politik und dem entsprach auch in Babelsberg eine Öffnung nach Westen. Der Darsteller des Thomas Müntzer, Wolfgang Stumpf, kam aus Hamburg und er war nicht der einzige westdeutsche Schauspieler, der damals wieder bei der DEFA drehte. Der Kalte Krieg hatte die deutsch-deutschen Filmbeziehungen fast ganz unterbrochen. Der Filmaustausch zwischen den beiden Hälften Deutschlands hatte bis zur Konstituierung ihrer Eigenstaatlichkeit noch funktioniert. 1,5 Monate nach Gründung der DDR war es noch zur ersten und letzten gesamtdeutschen Premiere eines DEFA-Films gekommen. Georg Wildhagens Opernverfilmung Figaros Hochzeit wurde gleichzeitig in Ost- und West-Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main gestartet. Der erste Farbfilm der DEFA, Das kalte Herz, den der westdeutsche Regisseur Paul Verhoeven nach Hauffs Märchen gedreht hatte, erhielt zwar von der Filmbewertungsstelle der Bundesländer noch die Auszeichnung bester deutscher Film des Jahres 1950, trotzdem aber keine Bonner Zulassung für eine Aufführung in der Bundesrepublik. Die Zensur aller Filmimporte aus dem Osten oblag damals einem sogenannten interministeriellen Ausschuss. Der gab auch Stautes Untertan erst im November 1956 mit Kürzungen für die Bundesrepublik frei. Eine öffentliche Vorführung bei den Filmkunsttagen in Heidelberg im Herbst 1951 war untersagt worden. Als Beispiel für das damalige Klima eines kulturpolitischen McCarthyismus in der Bundesrepublik sei auszugsweise zitiert, was danach unter der Überschrift »Ein Film gegen Deutschland« Wolfgang Staute im Dienste kommunistischer Kulturpolitik in der Korrespondenz Filmpress über Stautes Untertan zu lesen war. Es wird berichtet, dass in Heidelberg ein Filmgremium der ersten Garnitur deutscher Filmjournalisten und die Herren Harald Braun, Dr. Johannes Eckert, Professor Dr. Geiler, Helmut Keutner, Wolfgang Liebeneiner, Kurt Oertel und Roman Brotmann von der Tat Zürich darüber in Verzückung geraten sei. Wir nennen diese Herren ausdrücklich bei Namen, um ihnen Gelegenheit zu geben, zur Sache öffentlich Stellung zu nehmen. Bravo, rufen unsere klugen Filmjournalisten von Heidelberg, und am Wilhelmsplatz in Berlin schlagen sich die neuen Herren vor Vergnügen über diesen gelungenen Coup auf die Schenkel und dekorieren den Regisseur Wolfgang Staute zum Nationalpreisträger. Der Mann hat diese Auszeichnung im Geiste der Bolschewisierung der Welt in der Tat verdient. An der damals von Bonn errichteten geistigen Mauer prallte alles ab, was aus der DDR kam. So auch der anlässlich des 5-jährigen Bestehens der DEFA von Kurt Metzig gemachte Vorschlag eines gesamtdeutschen Filmfestivals und eines gesamtdeutschen Filmkongresses zum Thema »Die Zukunft des deutschen Films«. Sicher stand auch der sich gerade damals in der DDR ausbreitende stalinistische Kulturdogmatismus einer positiven Resonanz, zumindest bei den westdeutschen Filmschaffenden, im Wege. Ihre Babelsberger Kollegen waren an gesamtdeutschen Aktivitäten aber gewiss nicht zuletzt auch deshalb interessiert, weil sie sich dadurch mehr eigenen Freiraum erhofften. Der neue Kurs schuf dafür günstigere Voraussetzungen. Nachdem frühere DEFA-Kontakte mit westdeutschen Filmfirmen 1950 fast ganz aufgehört hatten, kam es Ende 1954 zu positiv verlaufenden Verhandlungen über Koproduktionen. Die DEFA räumte ihren Partnern der Bundesrepublik dafür günstigste Bedingungen ein. Als erstes Projekt für eine solche Zusammenarbeit schlug sie die Buddenbrooks vor. Thomas Mann hatte der DEFA bereits 1949 bei seinem Weimarer Besuch im Goethejahr die Lizenz zur Verfilmung dieses Romans erteilt. Daran allerdings die Bedingung geknüpft, es müsse in einer Gemeinschaftsproduktion mit westdeutschen Filmschaffenden eine gesamtdeutsche Arbeit werden. Die Verwirklichung seines Wunsches scheiterte am Bonner Veto. Ein im Januar 1955 vom Westdeutschen Produzentenverband beim Bundeswirtschaftsministerium gestellter Antrag auf Genehmigung von Koproduktionen mit der DEFA wurde abgelehnt. Dafür kamen in jener Zeit drei Gemeinschaftsproduktionen mit französischen Firmen zustande. Einflüsse des italienischen Neorealismus zeigten sich in einigen gelungenen Berlin-Filmen, wie sie später genannt wurden. Vornehmlich in Geschichten Jugendlicher widerspiegelten sie die Wirklichkeit der geteilten Stadt. Herausragendes Beispiel: Berlin, Ecke Schönhauser. Was sagen eigentlich eure Eltern zu euch? Sagen die gar nichts? Oder hört ihr nicht drauf? Habt ihr nicht nötig, was? Wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurer Kraft, stemmt meinetwegen Gewichte. Aber verdammt nochmal, benehmt euch anständig. Wie war das noch? Weshalb bist du von der Oberschule gegangen? Weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ach, richtig, ja. Und richtige Arbeit hast du wohl nicht gefunden in den 8 Monaten. Aber an deiner Stelle würde ich meinem Papi nicht mehr auf der Tasche liegen. Das wäre mir peinlich. Na, hier ist dein Ausweis. Wie viele Filme hast du drüben schon gesehen? Oh, mindestens 100. Spielst alles für erste Sachen. Und wie ist das mit deiner Lehrstelle? Krieg ja keine. Bin zweimal sitzen geblieben, und da nimmt mich keiner. Noch nicht mal die VEB. Na, wir sind schlechter Lehrlinge. Das ist doch gut. Nee. Er kann keine Tiere umbringen. Halt dir die Klappen! Was möchtest du denn gerne werden? Mechaniker. Oder Flugzeugführer. Mit der Kiste würde gar mal nicht verhängen. Düsenjäger will er fliegen. Hör mal zu, mein Junge, um die Lehrstelle werde ich mich kümmern. Aber um die Strafe für die Laterne kommst du natürlich nicht herum. Schade. Tut mir leid, für mich können Sie gar nichts tun. Ich stehe in fester Arbeit und ernähre mich selbst. Großartig. Da redest du gar nicht mit mir. Ich habe schon einen Bruder bei der Volkspolizei, der erzählt mir genug, was mich nicht interessiert. Was interessiert dich denn überhaupt? Das würde mich interessieren. Lässt sich schwer sagen. Motorräder. Und sonst? Fußball. Und sonst? Bloß nichts. Oder am besten ist, sie lassen uns überhaupt in Ruhe. Ja. Der auf dem Volkspolizeirevier so widerborstige junge Mann wurde von Brechts Schwiegersohn Eckhard Schall gespielt, dem heute stellvertretenden Intendanten des Berliner Ensembles. Regisseur von Berlin-Ecke Schönhauser, dieser Geschichte einer Gruppe damals sogenannter Halbstarker zwischen Ost und West, war Gerhard Klein, der 1970, gerade 50 Jahre alt, viel zu früh verstarb. Er gehörte zu jener neuen Generation junger Filmemacher, die Mitte der 50er Jahre in Babelsberg erste Proben ihres Talents lieferten. Später wurden von ihnen auch im Westen bekannt Konrad Wolf, Frank Beyer, Heiner Karu. Im Jahre 1956 hatte sich die Produktion mit 19 zum Einsatz gelangten Filmen gegenüber 1952 verdreifacht. 1959 kamen 27 Spielfilme aus Babelsberg in die Kinos. Ein Rekord in 40 DEFA-Jahrgängen. Zum Vergleich, heute sind es jeweils etwa 16, einschließlich 4 Kinderfilme. Eine Zahl, die seit Jahren konstant blieb. Im Juli 1958 hatte eine zweite Filmkonferenz noch einmal versucht, die Entwicklung zurückzudrehen und Autoren und Regisseuren Tendenzen des Opportunismus und Revisionismus vorgeworfen. Die in der Sowjetunion und anderen osteuropäischen Ländern zu beobachtende und von internationalen Erfolgen begleitete Befreiung des Films aus doktrinärer Enge zwang jedoch auch die SED zu einem Überdenken ihrer Filmpolitik, wenigstens in ästhetischen Fragen. Nach einer Filmkonferenz der sozialistischen Länder im November 1960 in Sofia waren von der Babelsberger Betriebsparteiorganisation neue Töne zu hören. Auf allen Gebieten der Filmkunst müssen wir wieder Anschluss finden und mit eigenwilligen Werken und Experimenten in allen Sparten die Entwicklung mitbestimmen. Neue formale Qualitäten zeigten sich zuerst in Filmen, die sich mit faschistischer Vergangenheit auseinandersetzten. Gerhard Kleins »Der Fall Gleiwitz«, Konrad Wolffs »Professor Mamlock«, die Verfilmung eines bekannten Theaterstücks seines Vaters Friedrich Wolff, Frank Beyers »Königskinder«. Auch die Beschäftigung mit DDR-Gegenwart im Film wurde differenzierter, kritischer und formal anspruchsvoller. Nach der Abschottung der DDR durch den Bau der Mauer am 13. August 1961 gewannen vor allem Drehbuchautoren und Dramaturgen an politischem Selbstbewusstsein. Der Westen als Störfaktor war reduziert worden. Nun begann man sich größere Freiräume zu erobern, wollte den eigenen Staat attraktiver machen. Konrad Wolffs Verfilmung von Christa Wolffs Roman »Der geteilte Himmel« war 1964 eine der letzten DEFA-Produktionen, die sich mit den aus der deutschen Teilung erwachsenen menschlichen Problemen befasste. Gleichzeitig wurde hier die Auseinandersetzung mit den Dogmatikern in den eigenen Reihen geführt. Ich fasse zusammen. Strenge Bestrafung von Sigrid und Rita, weil sie unser Vertrauen missbraucht haben. Wir sind weiter der Meinung, dass Sigrid mit dem Verschweigen der Republikflucht ihrer Eltern nicht die moralischen Qualitäten einer zukünftigen Erzieherin junger Menschen besitzt. Wir fordern deshalb ihren Ausschluss vom Institut. Für wen sprechen Sie? Für die Genossen. Es gibt einen Beschluss. Einen Beschluss, in dem festgelegt wurde... Einen Beschluss? Und was sagt er über die Gründe von Sigrids Verhalten? Warum hatte sie kein Vertrauen zu uns? Warum? Weil sie die Parteilinie nicht versteht, darum. Was stellen Sie sich unter Parteilinie vor, Genosse Mangold? Nicht den Widersprüchen ausweichen, zuspitzen, den Kern bloßlegen, das ist parteimäßig. Sorgen Sie lieber dafür, dass eine Sigrid merkt, für Sie ist die Partei da. Was ja auch passiert. Für wen denn sonst? Wenn nicht für Sie. Das ist doch politisch naiv. Der Weltimperialismus holt wenige Kilometer von uns entfernt zum entscheidenden Schlag aus. Und wir? Wie alt waren Sie bei Kriegsende? 18. Wissen Sie, dass ich, Sohn eines Arbeiters, in den Wehrwolf gehen oder mich umbringen wollte, als der Krieg zu Ende ging? Damals hatten wir Hass und Verachtung erwartet und verdient. Aber die Partei war nachsichtig und geduldig mit uns. Und seitdem halte ich etwas von diesen Eigenschaften. Revolutionäre Eigenschaften, Genosse Mangold. Einige führende Genossen der Partei beobachteten freilich die Zunahme kritischer Tendenzen im DEFA-Gegenwartsfilmen mit gesteigertem Argwohn. Im Dezember 1965 beschäftigte sich das berüchtigte 11. Plenum des Zentralkomitees der SED mit solchen unerwünschten Erscheinungen in Babelsberg. Einigen beanstandeten Filmen wurde der Weg in die Kinos versperrt. Andere, zum Teil vielversprechende Arbeiten, fielen einem verfügten Produktionsstopp zum Opfer. Der schlimmste Kahlschlag in der Geschichte der DEFA. Meist genannter der in der Versenkung verschwundenen Filme mit dem prominentesten Regisseur, Kurt Metzigs »Das Kaninchen bin ich« nach einem Stoff von Manfred Bieler. Bei aller geforderten Selbstkritik klang in einigen Äußerungen von Filmemachern die Besorgnis durch, im Kampf gegen den Dogmatismus errungene Positionen müssten nun wieder aufgegeben werden. Konrad Wolff bekannte sich weiter zum Kampf um eine offene und breite Zuwendung mit dem Gesicht zum Heute und Morgen. Ich mache mir auch keine Illusionen darüber, dass dieser Kampf über eine gewisse Zeit schwieriger und mehr Kraft, Nerven und Fantasie fordern wird. Das Gefährlichste und Verhängnisvollste, was wir tun können, wäre, die aktuellsten Aspekte der Einflussnahme auf den Menschen von heute aufzuschieben oder gar aufzugeben und dem Indifferenten, sich in der Peripherie des Kampfes herumdrückenden Film Tür und Tor zu öffnen, weil mit solchen Filmen ja erfahrungsgemäß nicht viel passieren könne. Genau das aber geschah nun. Nicht zum ersten und letzten Mal in der DEFA-Entwicklung hatte eine von oben beförderte Verunsicherung der Filmemacher einen zeitweisen Rückzug in die Unverbindlichkeit zur Folge. Man entdeckte in Babelsberg ein neues Thema, das sich bald als höchst publikumswirksam erweisen sollte. Mit den von dieser Melodie begleiteten Söhnen der großen Bären begann 1966 eine Serie von DEFA-Indianerfilmen. Alljährlich während der auf vielen Freilichtbühnen veranstalteten Sommerfilmtage der DDR zogen die Babelsberger Rothäute auf Kriegspfad und brachten reiche Beute in die Kinokassen, bald auch Exporterfolge. Fast alle dieser Filme waren nach authentischen historischen Begebenheiten gestaltet. Sie erfüllten nicht nur Erwartungsmuster dieses Genres, sie leisteten auch manches an Aufklärung über die sozioökonomischen Hintergründe der Indianerausrottung in den USA. Ihr stets gleicher Häuptling, Gojko Mitic aus Jugoslawien, eroberte sich mit dieser Rolle eine Spitzenposition in der Gunst des überwiegend jugendlichen DDR-Kinopublikums. Nachdem die DEFA auch noch historische Abenteuerfilme und Utopisches auf 70 mm in die Kinos geschickt hatte, wandte man sich Ende der 60er Jahre in Babelsberg endlich auch wieder stärker Themen aus dem eigenen Umfeld, also der Gegenwartsthematik, zu. Einige Filmemacher der dritten Babelsberger Generation vor allem, wie Lothar Warnecke, Rainer Simon und Roland Gräf, brachten dabei mit dem Stil eines dokumentaren Realismus mehr Lebensechtheit auf die Leinwand. Nicht wenig trug dazu auch das Drehen an Originalschauplätzen und die teilweise Besetzung mit Laiendarstellern bei. Helden dieser bald sogenannten Alltagsfilme waren gewöhnliche Leute, wie fast programmatisch der Titel einer Episode des Films aus unserer Zeit lautete. Beim Publikum fand das freilich nur geringe Resonanz. Die Zuschauer vermissten in der realitätsdichten, bloßen Widerspiegelung von Alltagswirklichkeit äußere Dramatik und tiefere innere Konflikte. Gleichzeitig beschäftigte man sich damals in Babelsberg auftragsgemäß mit Problemen der technisch-wissenschaftlichen Revolution in der DDR. Verschiedene Filme versuchten, die Auswirkungen neuer Entwicklungen im Bereich der Arbeitswelt auf das Leben der davon betroffenen Menschen zu reflektieren und dabei gleichzeitig so etwas wie soziale Orientierungshilfe zu leisten. Ein Beispiel: Netzwerk, Regie Ralf Kirsten. Durch die Gründung des Petrolchemischen Kombinates Schwedt, des ehemaligen Erdölverarbeitungswerkes, wird es Probleme geben, die der Film reflektiert, dass aus dem südlicheren Bezirk rund um Leipzig so und so viel Menschen mit ihren Familien nach Schwedt kommen müssen. Jeder Einzelne ist dann sehr kurzfristig vor die Frage gestellt, für eine bestimmte Zeit die Familie verlassen zu müssen, ohne die Familie aufzugeben, ohne sich zu trennen oder automatisch Gefahr laufen zu müssen, dass dann vielleicht die Ehe kaputt geht. Wir haben den Versuch gemacht, so wie wir das in der Wirklichkeit auch vorgefunden haben, Menschen darzustellen, die im Prinzip über das Ziel, dass hier der Sozialismus aufgebaut und vollendet wird, sich einig sind, die aber noch unterschiedlich genaue Vorstellungen von dem Weg dorthin haben. Neue Wegweiser setzte 1971 der 8. Parteitag der SED. Der Wechsel in der Führungsspitze von Ulbricht zu Honecker brachte auch Veränderungen im kulturpolitischen Klima. Die Film- und Fernsehschaffenden der DDR reagierten auf ihrem zweiten Verbandskongress im April 1972. Mit großer Aufmerksamkeit und voller Zustimmung haben wir die Beschlüsse des 8. Parteitages aufgenommen. Beschlüsse, die dem Wohl des ganzen Volkes dienen und unserem Schaffen neue Impulse verleihen. Im Bewusstsein unserer großen Verantwortung haben wir beraten, wie wir als Entdecker und Mitgestalter der neuen Wirklichkeit einen wirkungsvolleren Beitrag zur Entwicklung des geistigen Lebens unserer sozialistischen Gesellschaft leisten können. Wir wollen fantasievoll und zugleich nüchtern arbeiten, zu den Grundfragen unserer Zeit vorstoßen und unseren Zuschauern helfen, das eigene Leben und die Prozesse der Gesellschaft mit ihren Widersprüchen, Problemen und Konflikten zu meistern. Die Grußadresse des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden der DDR an das ZK der SED verlas Jutta Hoffmann. Auf der Leinwand vieler Kinos war sie zur gleichen Zeit in der Hauptrolle eines Films zu sehen, der Widersprüche, Probleme und Konflikte nicht scheute und den Beginn einer neuen Entwicklungsphase der DEFA markierte. Der Titel dieses Filmes, Der Dritte. Sein Erscheinen ließ sich wohl auch jenen Impulsen zuschreiben, von denen in der Grußadresse die Rede war. Sie bezog sich damit gewiss nicht zuletzt auf Honeckers Feststellung, dass es für den Künstler, der fest auf dem Boden des Sozialismus stehe, keine Tabus geben dürfe. Egon Günthers Film Der Dritte hielt sich daran. Das, was ich an diesem Manuskript immer wieder spürte, der absolute Wille der Autoren, sagen wir mal, wahr zu sein, um nichts drumherum zu reden. Drehbuchautor Günter Rücker hatte nach einer Erzählung von Eberhard Panitz in einer dramatischen, emotional anrührenden, aber auch mit ironischem Augenzwinkern erzählten Geschichte Probleme der Frauenemanzipation, einer notwendigen Überwindung herkömmlichen Rollenverständnisses und Verhaltens der Geschlechter zur Diskussion gestellt. Themen, die seither in der DDR immer wieder künstlerisch reflektiert worden sind, nicht nur im Kino, Film und im Fernsehen, vor allem auch in der Literatur. Bei der DEFA rückte ganz allgemein die Individualität des Menschen stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Die Frage nach den Möglichkeiten seiner, wie es häufig hieß, Selbstverwirklichung im Sozialismus wurde jetzt zu einem zentralen Thema vieler Filmemacher. Mit einem Film, der sich auf eine neue, ungewohnte Weise mit dieser Problematik auseinandersetzt, errang die DEFA ihren seit langem größten Publikumserfolg. Ich bin völlig verrückt. Was ist das? Das ist normal. Du kennst das? Mhm. Kann das lange dauern? Kaum. Und woran merkt man, wann Schluss ist? Das merkt man dann schon. Wir wollen Folgendes machen. Wir lassen es dauern, solange es dauert. Wir machen nichts dagegen und nichts dafür. Wir fragen uns nicht allerlei blödes Zeug. Nur die Namen. Ich bin Paula. In der Legende von Paul und Paula steckte weit mehr als die fast moritatenhafte Liebesgeschichte, die da von Heiner Karo und seinem Szenaristen Ulrich Plenzdorf erzählt wurde. Dieser Film war auch eine Reflexion über die Liebe, über Bevormundung und Anpassung, über die Dialektik von Ideal und Wirklichkeit und am Rande auch über das Kino selbst. Die Legende von Paul und Paula plädierte für eine sozialistische Humanitas, die alle menschlichen Bedürfnisse, emotionale, sinnliche und geistige, gleichermaßen befriedigt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Das Traumpaar Paul und Paula, Angelika Domröse und Winfried Glatzeder, lebt und arbeitet heute im Westen. Auch Jutta Hoffmann und Egon Günther, Protagonistin und Regisseur von Der Dritte, gingen diesen Weg. Renate Kössner spielt jetzt Theater im Westen. Sie war die Titelheldin eines anderen großen DEFA-Erfolges und wurde für diese Rolle bei den Westberliner Filmfestspielen ausgezeichnet, Solo Sunny. Konrad Wolf, dessen letzter Spielfilm Solo Sunny 1980 wurde, starb 2 Jahre später. Der schlimmste aller Verluste, von denen die DEFA in ihrem letzten Jahrzehnt betroffen wurde. Seine integre Persönlichkeit ist unersetzbar. Seine auch kulturpolitische Autorität fehlt gerade heute sehr. Der Auszug profilierter Schauspieler, den genannten Namen ließen sich weitere hinzufügen, ist für die DEFA schmerzlich, aber die DDR verfügt über ein Reservoir guter Schauspieler. Egon Günther war einer ihrer besten Filmregisseure mit einer ausgeprägten eigenen künstlerischen Handschrift. Doch es gibt in Babelsberg noch manche Filmemacher von Rang. Nur geht man dort nicht immer besonders pfleglich mit seinen Talenten um. Heiner Caro musste nach seiner publikumsattraktiven, provozierenden Ehetragödie »Bis dass der Tod euch scheidet«, die wie andere filmische Reflexionen von Partnerproblemen als Spiegel gesellschaftlicher Probleme diente, 7 Jahre warten, bis er demnächst seinen neuen Film »Die 13. Fee« präsentieren kann. Ulrich Weiß, dessen eigenwilliger Blick auf Vergangenes in »Dein unbekannter Bruder« und »Olle Henry« viel zu wenig Anerkennung, eher Widerspruch fand, brachte noch kein neues Projekt durch. Manche Träume Babelsberger Filmemacher sind in den vergangenen 40 Jahren nicht Wirklichkeit geworden. Und immer wieder hat die Filmemacher das Verhältnis Künstler und Gesellschaft, Geist und Macht beschäftigt, wobei Historisches oft Gegenwärtiges meinte. Zum Beispiel Beethoven, »Tage aus einem Leben«, 1976 von Horst Seemann nach einem Szenarium von Günter Kunert. Provinz, mein verehrter Herr Bruder, Provinz, das ist der Tod der Kunst. Meine Musik, meine Werke erscheinen in London, in Paris und in Leipzig, auch weiterhin. Sage das deinem Herrn Steiner. Ich kann nur arbeiten, wenn mir niemand dreinredet. Die Filmemacher der DDR standen stets im Spannungsfeld zwischen den politischen Postulaten der Partei, den Bedürfnissen und dem ästhetischen Rezeptionsvermögen ihres Publikums sowie den eigenen künstlerischen Ansprüchen. Sie haben unter diesen Bedingungen wesentliche Leistungen des deutschsprachigen Films nach dem Zweiten Weltkrieg erbracht. Das lässt sich als Bilanz von 4 Jahrzehnten DEFA-Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen festhalten. Am Ende eine Retrospektive, die nur Linien nachzeichnen konnte und lückenhaft bleiben musste. Viele Probleme sind über diese 40 Jahre hinweg ziemlich gleich und gleich bedenklich geblieben. So wird, was Wolfgang Kohlhase, langjähriger Drehbuchautor Konrad Wolfs, 1982 auf dem Kongress des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden der DDR sagte, auch noch im 5. DEFA-Jahrzehnt gelten. Wir dürfen fiktiv oder dokumentarisch keine bequemen Filme machen, wenn wir den Menschen mit Respekt behandeln. Wer genau hinsieht, bringt nicht nur frohe Kunde. Wer etwas ändern will, muss sehen, wie es ist. Solchen Blick braucht der politische wie der künstlerische Realismus. Es geht bei unserer wie bei anderer Arbeit um Produktivität im Sozialismus. Produktivität nicht nur verstanden als Leistung, sondern als offenes und öffentliches Denken, Mut, politische Position, moralische Verantwortlichkeit, Empfindsamkeit, Kollegialität, als Summe menschlichen Befindens, das ein Land reich machen kann, auch in Gegenden mit wenig Erdöl. Sie hörten Filme unter geteiltem Himmel, die DEFA wird 40 von Heinz Kersten, gesendet im Deutschlandfunk im Mai 1986. Damals konnte noch niemand wissen, dass die Mauer wenige Jahre später fallen würde. Und so war dann im Jahr 1990 Schluss für die Deutsche Film AG. Am 1. Juli 1990 erfolgte die Umwandlung des VEB DEFA Studio für Spielfilme in die DEFA Studio Babelsberg GmbH. Ich bin Anka Gräfe zu Baringdorf. Machen Sie's gut.